Wenn eine Sura als Offenbarung herabgesandt wird, schauen Sie einander an. Sieht euch irgendjemand? Hierauf wenden Sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abgewendet, weil sie Leute sind, die nicht verstehen.